Helmut Schmidt, geboren 1918. 13. Oktober 1977. Auf dem Flug von Palma de Mallorca nach Frankfurt wird die Lufthansa-Maschine Landshut entführt. An Bord 82 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder, die sich nun in den Händen eines palästinensischen Terrorkommandos befinden. Die Forderung der Entführer lautet: sofortige Freilassung inhaftierter RAF-Mitglieder, zu denen unter anderem Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe gehören, die im Hochsicherheitsgefängnis Stuttgart-Stammheim einsitzen. Für Bundeskanzler Helmut Schmidt beginnen an diesem Tag die schwersten Stunden seiner Amtszeit. Bereits am 5. September 1977 wurde der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer von der RAF gekidnappt, um die Freilassung der Inhaftierten zu erpressen. Doch die Bundesregierung bleibt hart. Unter keinen Umständen soll den Forderungen der RAF nachgegeben werden. Doch was ist nun zu tun? Kann man das Leben von 82 Lufthansa-Passagieren, 5 Besatzungsmitgliedern und des Arbeitgeberpräsidenten Schleyer aufs Spiel setzen, um die Stärke der Bundesregierung zu demonstrieren? Oder wäre es richtiger, den Erpresser nachzugeben und das Leben der Gekidnappten zu retten? Doch um welchen Preis? Wäre eine nachgiebige Bundesregierung dem Terror der RAF nicht für alle Zeiten hilflos ausgeliefert? Der Krisenstab tagt. Das Ergebnis? Hart bleiben, Zeit gewinnen und die Stürmung des Flugzeugs vorbereiten. Als kurz vor Mitternacht vom 17. auf den 18. Oktober klar ist, dass die Lufthansa-Maschine, die die Entführer inzwischen auf den Flughafen von Mogadischu gelotst haben, von der deutschen Spezialeinheit GSG 9 gestürmt werden soll, verfasst Helmut Schmidt seine Rücktrittserklärung. Sollte sich die Entscheidung als falsch erweisen und die Flugzeuginsassen bei der Aktion ums Leben kommen, will er die Verantwortung tragen. Doch die Befreiung gelingt. Die Passagiere können gerettet werden. 3 der 4 Terroristen werden erschossen. Ein GSG-9-Mann und eine Stewardess werden verletzt. Einziges Opfer: Flugkapitän Schumann, der schon Tage zuvor von den Entführern hingerichtet wurde. Als die Medien von der geglückten Befreiungsaktion berichten, nehmen sich die 3 RAF-Häftlinge Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe in Stammheim das Leben. Kurz darauf wird Hans-Martin Schleyer erschossen. Helmut Heinrich Waldemar Schmidt, der deutsche Bundeskanzler, in dessen Regierungszeit der sogenannte Deutsche Herbst fällt, wird am 23. Dezember 1918 in Hamburg geboren. 2 Jahre später kommt sein Bruder Wolfgang zur Welt. Die Familie lebt in bescheidenen bürgerlichen Verhältnissen. Gustav Schmidt, von Beruf Diplom-Handelslehrer, und seine Frau Ludovica legen Wert auf eine gute Ausbildung der Söhne. Helmut besucht das Gymnasium. Außerdem erhalten die beiden Jungen Klavierunterricht. Mit etwa 10 Jahren freundet sich Helmut mit Hannelore Gläser an. Dass das Mädchen, das alle nur Loki nennen, einmal seine Frau werden wird, ahnt der Junge damals noch nicht. Nach dem Abitur, das Helmut 1937 ablegt, wird er von der Wehrmacht zum Reichsarbeitsdienst und zum Wehrdienst eingezogen. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges 1939 wird er als Soldat bei der Luftabwehr in Bremen stationiert. Es folgt ein Einsatz an der Ostfront, von dem Helmut Schmidt 1942 zurückkehrt. In diesem Jahr heiratet er seine Schulfreundin Loki. 1944 kommt Sohn Moritz zur Welt, der jedoch nicht einmal ein Jahr alt werden wird. Nach dem Krieg, Helmut Schmidt war unter anderem als Oberleutnant an der Front im Einsatz und einige Monate in britischer Kriegsgefangenschaft, beginnt er sein Studium der Volkswirtschaftslehre und der Staatswissenschaften in Hamburg. 1947 wird Tochter Susanne geboren. Helmut und Loki Schmidt wünschen sich eine große Familie mit vielen Kindern. Doch das Schicksal meint es nicht gut mit ihnen. Loki hat mehrere Fehlgeburten. Susanne bleibt ein Einzelkind. Noch während des Krieges erwacht Helmut Schmidts politisches Interesse. Er fühlt sich den Sozialdemokraten nahe und tritt 1946 der SPD bei. Im Jahr darauf wird er Bundesvorsitzender des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes, SDS. Von nun an geht seine politische Karriere steil bergauf. Schmidt wird Leiter der wirtschaftspolitischen Abteilung, Verkehrsdezernent in der Behörde für Wirtschaft und Verkehr in Hamburg und ab 1953 Mitglied des Deutschen Bundestages. Vor allem seine brillanten Reden und sein selbstsicheres Auftreten machen ihn für die SPD zu einem der bedeutendsten Politiker auf Bundesebene. Als Verkehrs- und Militärexperte missbilligt Schmidt die Arbeit von Bundesverteidigungsminister Franz Josef Strauß und bringt seinen Unmut bei jeder Gelegenheit deutlich zum Ausdruck. Seine politischen Gegner nennen ihn von nun an despektierlich Schmidt-Schnauze. Nach einem kurzen Ausflug in den Bundesvorstand der SPD wird Helmut Schmidt 1961 Innensenator von Hamburg. Kaum hat er dieses Amt angetreten, wird seine Nervenstärke auf eine harte Probe gestellt. Im Februar 1962 wird die Hansestadt von einer schrecklichen Sturmflut heimgesucht. Die Stadt droht unterzugehen. Das Leben tausender Menschen steht auf dem Spiel. Doch Schmidt behält einen kühlen Kopf. Innerhalb kürzester Zeit organisiert er Hilfskräfte der Bundeswehr, die mit Hubschraubern und Sturmbooten die Arbeit des Roten Kreuzes, des THW, der Feuerwehr und der freiwilligen Helfer unterstützen. Obwohl trotz des beherzten Eingreifens Schmidts über 300 Menschen ums Leben kommen, sind sich die Hamburger sicher, dass nur die Tatkraft ihres Innensenators Schlimmeres verhindert hat. Helmut Schmidt gilt von nun an als Krisenmanager par excellence. Bei den Bundestagswahlen 1965 erringt Helmut Schmidt erneut ein Bundestagsmandat. 2 Jahre später wird er Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion. Nach der Wahl Willy Brandts zum Bundeskanzler 1969 hat Schmidt in dessen Kabinett das Amt des Bundesverteidigungsministers inne. Während seiner Amtszeit wird die Dauer des Grundwehrdienstes von 18 auf 15 Monate verkürzt und die Gründung von Bundeswehrhochschulen in München und in Hamburg beschlossen. Das Jahr 1972 beginnt für Helmut Schmidt nicht gut. Eine schwere Schilddrüsenerkrankung zwingt ihn, sich für einige Wochen aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Doch davon lässt sich der passionierte Politiker nicht unterkriegen. Kaum genesen, übernimmt er im Juli 1972 das Bundesministerium für Wirtschaft und Finanzen von dem inzwischen zurückgetretenen Karl Schiller. Nach der Bundestagswahl, die Ende des Jahres stattfindet, wird Helmut Schmidt im zweiten Kabinett Willy Brandts als Bundesfinanzminister vereidigt. Dieses Amt hat er inne, bis Willy Brandt aufgrund der Spionageaffäre um Günter Guillaume im Mai 1974 als Bundeskanzler zurücktritt. Nun ist Schmidts große Stunde gekommen. Am 16. Mai 1974 wird er der 5. Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Bereits in seiner Regierungserklärung zum Amtsantritt macht Helmut Schmidt seine politische Linie deutlich. In einer Zeit weltweit wachsender Probleme konzentrieren wir uns in Realismus und Nüchternheit auf das Wesentliche, auf das, was jetzt notwendig ist, und lassen anderes beiseite. Ein Satz, mit dem sich der neue Kanzler klar von seinem Vorgänger Willy Brandt abgrenzt. Während Brandt als Vordenker und Visionär gilt, ist Helmut Schmidt ein Mann der Tat, ein Macher, der angetreten ist, um die bestehenden Probleme zu lösen. Seine Ziele sind die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die Wiedererlangung der Geldwertstabilität, die Sicherung des Atlantischen Bündnisses und die Förderung der europäischen Einigung. Zusammen mit dem französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing legt Helmut Schmidt mit dem europäischen Währungssystem EWS und der Währungseinheit ECU den Grundstein der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Ein wichtiger Schritt in der Entspannungspolitik zwischen Ost und West ist im August 1975 die Unterzeichnung der Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa von Helsinki. In ihr werden Vereinbarungen über die Zusammenarbeit von Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie Menschenrechts- und Sicherheitsfragen getroffen, die von diesem Tag an für die USA, Kanada, die Sowjetunion und alle europäischen Staaten mit Ausnahme von Albanien gelten. Am Rande dieser Konferenz trifft Helmut Schmidt auch zum ersten Mal mit dem Staatsratsvorsitzenden der DDR, Erich Honecker, zusammen. Im Ausland genießt Bundeskanzler Schmidt in jenen Tagen großes Ansehen. Sein souveränes und besonnenes Auftreten wird überall mit Wohlwollen beobachtet. So wird er 1975 von der britischen Financial Times sogar zum Mann des Jahres gekürt. Innenpolitisch jedoch befindet sich Deutschland in einer schwierigen Situation. Die RAF terrorisiert das Land. Immer wieder kommt es zu Anschlägen, die ganz Deutschland in Angst und Schrecken versetzen. Als 1977 schließlich der Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer entführt wird, weigert sich Schmidt aus Gründen der Staatsräson, den Forderungen der RAF nachzugeben. Die Bundesrepublik Deutschland ist nicht erpressbar, bringt er seine Einstellung auf den Punkt. Zwar wird mit allen Mitteln, auch mit der umstrittenen Rasterfahndung, versucht, den Terroristen das Handwerk zu legen, doch das Leben Hans-Martin Schleyers kann nicht gerettet werden. Ende der 70er Jahre verschlechtert sich das Verhältnis zur Sowjetunion wieder. Als die UdSSR ihre auf Westeuropa gerichteten atomaren Mittelstreckenraketen durch moderne SS-20-Raketen ersetzt, sieht Helmut Schmidt das Kräftegleichgewicht in Gefahr und fordert die NATO zu Gegenmaßnahmen auf. Der NATO-Doppelbeschluss, der im Dezember 1979 in Brüssel unterzeichnet wird, ist die Folge. Darin wird vereinbart, dass in Europa neue bodengestützte Nuklearraketen installiert werden sollen, wenn die UdSSR nicht zur Begrenzung ihres Waffenaufgebots bereit sei. Für die Bundesrepublik Deutschland heißt das konkret, auf deutschem Boden werden über 100 Pershing-2-Raketen sowie fast ebenso viele Marschflugkörper aufgestellt. Die Kritik am NATO-Doppelbeschluss ist nicht nur in der Opposition groß. Auch die SPD ist mit dem Vorgehen ihres Kanzlers in der Frage der nuklearen Nachrüstung uneins. Große Teile der Bevölkerung schließen sich der sogenannten Friedensbewegung an und demonstrieren gegen den NATO-Doppelbeschluss. Abrüstung statt Aufrüstung fordern die Demonstranten, die sich als kilometerlange Menschenketten durch ganz Deutschland ziehen. Zahlreiche Initiativen und Gruppierungen entstehen, in denen aufgebrachte Bürger ihre Interessen bündeln. Die Kritik an Helmut Schmidt reißt kaum ab. 1982 kommt es schließlich zum Bruch der Koalition aus SPD und FDP und Helmut Schmidt wird mit einem konstruktiven Misstrauensvotum als Bundeskanzler abgewählt. Sein Nachfolger wird Helmut Kohl. Auch nach seiner Zeit als Bundeskanzler ist Helmut Schmidt ein gefragter Mann. Als Kandidat seines Hamburger Wahlkreises gehört er noch jahrelang dem Bundestag an. Darüber hinaus wird er 1983 Mitherausgeber der Wochenzeitung Die Zeit, deren Verleger er von 1985 bis 1989 ist. Einen Tag vor seinem 65. Geburtstag, am 22. Dezember 1983, wird Helmut Schmidt zum Ehrenbürger der Freien und Hansestadt Hamburg ernannt. 1989 erfolgt die Ernennung zum Ehrenbürger von Berlin, Bonn und Bremerhaven. 1998 die Ehrenbürgerwürde des Landes Schleswig-Holstein. Wirtschaftspolitisch tritt Helmut Schmidt 1986 noch einmal in Erscheinung. Zusammen mit dem ehemaligen französischen Staatspräsidenten Valéry Giscard d'Estaing gründet er einen Ausschuss für die Europäische Währungsunion und unterstützt die Bestrebungen zur Errichtung einer europäischen Zentralbank. 2006 wird ihm zusammen mit Giscard d'Estaing der Adenauer-de-Gaulle-Preis für sein Wirken um die deutsch-französische Freundschaft verliehen. Ein Jahr später wird er von der American Academy als Publizist für seine herausragende Rolle in der transatlantischen Kommunikation ausgezeichnet. Helmut Schmidt ist mit Sicherheit einer der bekanntesten Köpfe in der Politik der Bundesrepublik Deutschland. Als hanseatisch kühler Gegenpol zu dem mit bayerischem Temperament gesegneten Franz Josef Strauß machte er sich schon zu Beginn seiner Karriere in der Bundespolitik einen Namen. Bis heute gilt der inzwischen über 90 Jahre alte Mann als bedeutender weltpolitischer Beobachter, dessen Meinung stets gefragt ist. Die innige Beziehung zu seiner Frau Loki, mit der er seit über 65 Jahren glücklich verheiratet ist, stärkt ihm in jeder Lebenssituation den Rücken. Wie stark die Schmidts miteinander verbunden sind, zeigt sich auch bei öffentlichen Auftritten. So ziehen sie bei einem Neujahrsempfang 2008 alle Blicke auf sich als sie trotz des Rauchverbots genussvoll ihre Zigaretten anstecken. Helmut und Loki Schmidt sind Überzeugungsraucher und sie stehen dazu. Wer will ihnen das schon verbieten?